Heute haben wir eine ganz besondere Rarität aus der Theatergeschichte. Das Theaterfestival Experimenta 1 und 2 aus den Jahren 1966 und 1967. Zurück in das Jahr 1966. Peter Handkes Publikumsbeschimpfung, die viele Diskussionen ausgelöst hat, auch wegen eines antisemitischen Ausspruchs, wurde im Theater am Turm in Frankfurt uraufgeführt. Das Theaterfestival Experimenta brachte 1966 und 1967 eine Woche lang internationale Theaterexperimente auf die Bühne. Das Publikum wurde überrascht, zum Mitspielen aufgefordert, provoziert und konfrontiert. In der folgenden Sendung Kultur und Kritik vom 10. Juni 1966 sind Ausschnitte aus den Aufführungen zu hören und Ausschnitte aus den Diskussionen mit Theatermachern, Theaterexperten und Kritikern wie Peter Iden, Helmut Karasek und Harry Buckwitz. In der Hoffnung auf eine glückliche Zukunft nannte die 1962 gegründete Deutsche Akademie der Darstellenden Künste ihre erstmals in Frankfurt veranstaltete Woche des modernen Theaters Experimenta 1. Seit Freitag vergangener Woche werden auf Frankfurter Bühnen Aufführungen gezeigt, die dem Experiment gewidmet sind. Das bereits Theatergeschichte gewordene Experiment der Stücke Beckets und Brechts wurde am vergangenen Wochenende vorgeführt. Und wir haben in unserer Sendung Kultur und Kritik darüber berichtet. Im Anschluss an das Gastspiel des Ostberliner Theaters am Schiffbauer Damm mit dem theoretisierenden Brecht-Stück Der Messingkauf fand im Theater am Turm eine Diskussion statt, an der sich die ostdeutschen Theaterleute Tenschert, Weckwert und Mitten II beteiligten und als Vertreter des westdeutschen Theaters Intendant Hering aus Darmstadt, der Lektor Böhlich aus Frankfurt und der Theaterkritiker Karasek aus Stuttgart teilnahmen. Die Diskussionsleitung hatte Heiner Kippert. Heftig wurde gegen Beckett der Vorwurf erhoben, sein Theater kenne keinerlei historische oder soziale Verbindlichkeit. Böhlich verteidigte Beckett gegen den Vorwurf ahistorischer Dramatik. Ich glaube nicht, dass der Beckett eine mythische Welt schildert. Davon ist überhaupt keine Rede. Und der Beckett sagt natürlich auch überhaupt gar nichts darüber, ob er das, was er schildert, für unvermeidlich, für ewig, für unveränderbar hält oder sonst irgendetwas. Das unterscheidet ihn vom Brecht. Der Brecht erklärt immer gleich, was er will und warum er irgendetwas macht. Der Beckett erklärt einem überhaupt nichts. Beim Beckett kommt Geschichte nicht vor. Ist ja nie vorgekommen. Und man kann also sehen, je länger es bei ihm dauert, und je weiter Geschichte er schreibt. Und wenn Geschichte nicht vorkommt, muss Ewigkeit vorkommen. Nein. Warum? Als Experiment eines noch risikoreichen Theaterereignisses führte Batson Brock seine dramatisierte Illustrierte vor, indem er den Konsum und seine Verbrauchsgüter für das Theater gewinnen wollte. Auf der offenen Bühne des Theaters der Position hatte ein hygienisch blondes Mädchen im Schneidersitz Position bezogen, in achtsame und wohl auch achtbare Lektüre vertieft und von Hausratsgütern meist synthetischer Herstellung umgeben. Schließlich umrauscht vom Beifall des amüsierten Publikums erscheint der Zirkusdirektor Batson Brock, Smoking gekleidet und mit gelben Glacé-Handschuhen, von denen der linke einen mit Stacheldraht bespannten Rahmen von sich reckt, der rechte ein herbeiflatterndes grünes Tüllmädchen von seinem Smokinghemd oder von dem darauf liegenden Mikrofon entfernt. Es kauert fortan zu den Füßen des Meisters. Sodann beginnt der mit Werbung vertraute Conferencier Brock in seiner dramatisierten Illustrierten zu blättern. Mehrsprachig, gut gelaunt, kaum dämonisierend, eher dozierend, schließlich ist er Ästhetiklehrer in Hamburg. Ein Arzt, der Hausarzt des illustrierenden Theaters, wird ins Publikum geschickt. Vor mir macht ein Zuschauer sich frei, um sein Herz auf die Wirkung der ungewohnten Parkettstrapazen überprüfen zu lassen. Er wird KV erklärt, um allen Un- und Umfällen vorzubeugen. Brock berichtet von einem Piratenkapitän, der bei Nennung seines eigenen Namens vor dessen und seiner eigenen Schrecklichkeit davonlief. Ein Baseballspieler stürzt mit seinem Namen auf den Lippen herein, Batson Brock. Brock bleibt. Er fürchtet sich nicht vor sich selbst, ist sich selbst geheuer, ein eher harmloser als mutiger junger Mann. Das Tohuwabohu erreicht eine pikante Chaotik, aber steigert sich nicht mehr. Links läuft ein skurriler Fernsehfilm, rechts projiziert Brock die eingangs aufgenommenen Fotos seiner Zuschauer auf die Wand. Hysterisch werden Schicksalsgefühle ins Telefon gehechelt, derweil sich hinter einem garantiert undurchsichtigen Paravent ein weibliches Wesen fürs Bad vorbereitet. Dessous, Höschen, BHs flattern auf die Bühne, doch nicht einer, viele, eine Unzahl. Entblößte Ballettbeine, eine ihren Chef erotisch um- und versorgende Sekretärin, amerikanische Baseballspieler, die Platons Unsterblichkeitstheorie dialogisieren und wie Vietnamsoldaten bluten, enthüllende Berichte über ein misslungenes Wochenenderlebnis, Bademodelle in drei Dimensionen, von originalen Mannequins gestellt, alles sorgfältig arrangiert, fast kopiert und imitiert, kaum karikiert und sublimiert, bietet diese dramatisierte Illustrierte. Vom Nachtlokal trennt sie das Raffinement, von der künstlerischen Karikatur die Ironie und ein brillant assoziierender Witz, sodass der Überraschungseffekt schnell abklingt. Ermüdung, selbst Langeweile stellt sich ein, da nichts Neues erscheint, das Alte, Menschen und Material, die Bühne verstopft, bis schließlich in einem Rosenregen das Licht auf der Bühne erlischt. Die Neugier zumindest, so konstatiert das Publikum, wurde hinreichend zufriedengestellt, nicht mehr, und drängt hinaus. Doch nein, einige Verwirrung, ein schauriger Shakespeare-Monolog wird als Epilog geboten, konventionell und emotionell. Aber nun wollen einige weibliche Zuschauer mitspielen, entern die Bühne, werfen ihren Männern schwarz-weiß gescheckte Fußbälle zu, wählen Brauchbares für den Haushalt aus und suchen passende Größen in der gehäuften Unterwäsche. Unbrauchbares fliegt ins Parkett, wo zaghaft ein Bürgersmann Verwendung findet für ein schwarz berandetes rosa Spitzenhöschen. Ein weiterer Abend war jener Richtung des modernen Theaters gewidmet, die bestrebt ist, Elemente der bildenden Kunst auf dem Theater einzuführen und für das Theater wirksam zu machen. Otto Pienes Lichtpanoptikum, die Lichtauktion oder New York ist dunkel, nahm den Stromausfall New Yorks zum Anlass, auf das Licht als Element nicht nur der modernen bildenden Kunst, sondern auch als tragendes Moment einer Bühnendarstellung hinzuweisen. Die Einladung an das Publikum, den Abend mitzugestalten, als über New York und auf der Bühne Stromfinsternis eingetreten ist, war jedoch nur eine halbe Höflichkeit, denn äußerungsfreudige Zuschauer wurden im Conferencier-Stil auf die weiterhin unüberschreitbare Schranke zwischen Bühne und Rampe aufmerksam gemacht. Monotonie einer Filmreportage aus Bild und Ton sowie Einfallslosigkeit einer nur zum Schein improvisierten Unterhaltung trugen dazu bei, das wieder ausgeladene Publikum zu enttäuschen. Erst die westdeutsche Erstaufführung von Fernando Arabals Gebet, inszeniert vom Studio Diogenes aus Berlin unter der Regie von Günter Meissner, sowie die deutsche Erstaufführung von Ionescos Die Lücke, ebenfalls von der Berliner Bühne geboten, reparierten die gute Laune des Publikums, das besonders über den Sketch Ionescos, eine szenisch und schauspielerisch raffiniert auf Wirkung durchgespielte Parodie des französischen Schulwesens, erfreut war und zum Ausdruck brachte, dass es zwar auf das Wagnis, nicht aber auf den Witz des modernen Theaters zu verzichten bereit ist. Neben dem Gastspiel des Theaters vor dem Tor aus Prag, das erstmals in die Bundesrepublik gereist war, und mit Gelderodes Pantomime Die Masken von Ostende sowie mit Josef Topols Schauspiel Die Katze auf dem Gleis demonstrierte, wie modern im östlichen Teil Theater gespielt wird, und neben der gestrigen Aufführung von Marlows Dr. Faustus in einer Bearbeitung von Charles Marowitz, geboten von dem Londoner In Stage Theater, war das spektakulärste Ereignis der Experimenta 1 Peter Handkes Publikumsbeschimpfung, aus der Sie zunächst einen Ausschnitt hören. Das Stück, das mit einer Beschimpfung des Publikums endete, begann zunächst zwar ungewöhnlich, aber keineswegs provokant. Sie werden allmählich in die Wirklichkeit zurückfinden. Sie werden die Wirklichkeit wieder rauflehnen können. Wir wollen den angesehen. Sie werden ernüchtert werden. Sie werden wieder ein Eigenleben führen. Sie werden keine Einheit mehr sein. Sie werden von einem Ort zu verschiedenen Orten gehen. Zuvor aber werden Sie noch beschimpft werden. Sie werden beschimpft werden, weil auch das Beschimpfen eine Art ist, mit Ihnen zu reden. Dadurch, dass wir Sie beschimpfen, können wir einen Funken überspringen lassen. Ihr Glotzaugen. unmögliche möglich gemacht. Ihr seid die Helden dieses Stücks gewesen, ihr habt eure Figuren plastisch gemacht, eure Gesten sind sparsam gewesen, ihr habt unvergessliche Szenen geliefert. Ihr habt eure Figuren nicht gespielt, ihr seid sie gewesen. Ihr wart ein Ereignis, ihr wart die Entdeckung des Abends, ihr habt eure Rollen gelebt, ihr habt das Stück gerettet, ihr wart sehenswert, euch muss man gesehen haben. Ihr Rotzlecker. Ihr seid immer da gewesen, ihr wart die Stichwortbringer. Euch ist das Größte durch Weglassen entstanden, durch Schweigen habt ihr alles gesagt. Ihr gerne groß. Ihr wart Vollblutschauspieler, ihr begannet verheißungsvoll. Ihr wart lebensecht, ihr wart wirklichkeitsnah. Ihr zoget alles in euren Bann, ihr spieltet alles an die Wand. Ihr Schlumpfergesichter! Kein falscher Ton kommt von euren Lippen, ihr beherrscht jederzeit die Szene. Euer Spiel war von seltenem Adel, eure Antlitze waren von seltenem Liebreiz. Ihr wart eine Bombenbesetzung, ihr wart die Idealbesetzung, ihr wart unnachahmlich. Euer Spiel war von seltenem Liebreiz, eure Komik war zweifelhaft erschüttert, eure Tragik war von antiker Größe, ihr habt aus dem Vollen geschöpft. Ihr Nutzmacher, ihr Nichtsnutze, ihr willenlosen Werkzeuge, ihr Auswürfe der Gesellschaft. Ihr wart wie aus einem Guss, ihr hattet heute einen guten Tag, ihr wart wunderbar aufeinander eingespielt, ihr wart im Leben abgelauscht. Ihr Tröpfe, ihr Pflege, ihr Atheisten, ihr Liederjahre, ihr Strauchritter. Ihr habt uns ganz neue Perspektiven gezeigt. Ihr seid mit euch selbst hinausgewachsen, ihr seid mit diesem Stück gut beraten gewesen. Ihr habt euch freigespielt, ihr wart verinnerlicht. Ihr Massenmenschen! Ihr Totengräber der abendländischen Kultur! Ihr Asozialen! Ihr übertünchten Gräber! Ihr Teufelsbrüder! Ihr Knickschuss-Spezialisten! Ihr wart unbezahlbar, ihr wart ein Organ, ihr habt den Schauder in den Rücken gehabt, ihr habt alles weggefegt. Ihr Strolche, ihr Stiernacken, ihr Kriegstreiber, ihr Untermenschen, ihr roten Horden, ihr Bestien in Menschengestalt. Ihr wart die Richtigen, ihr wart atemberaubend, ihr wart die geborenen Schauspieler, euch steckte die Freude am Spielen im Blut. Ihr Schlechter, ihr Tollhäusler, ihr Mitläufer, ihr ewig Gestrigen, ihr Herdentiere, ihr Lappen, ihr Miststücke, ihr Volksfremden, ihr Gesinnungslumpen, ihr habt eine gute Atemtechnik bewiesen! Vier Alltagsfiguren, vorgeführt von Michael Gruner, Ulrich Haß, Klaus-Dieter Rehns und Rüdiger Vogler, auf leerer Bühne spielen nichts, zeigen nichts, symbolisieren nichts. Die Habenichtse sprechen nur. Sprechen die Zuschauer, die nur Hörer sein sollen, an, mit der Auskunft, dass nichts gespielt, nichts gezeigt, nichts symbolisiert wird. Das Nichts triumphiert, nicht im Schweigen, choreografisch arrangiert von Klaus Peimann. Aber das Nichts wird nicht nur besprochen, es wird auch gesungen, geflüstert, geschrien, auf der Bühne, unter der Bühne, wohin die Versprecher nicht etwa aus Scham, sondern aus verzweifelter Komik durch den Souffleurkasten entflohen sind. Dass nichts geschieht, nichts geschehen darf, nichts geschehen soll auf der Bühne, wird in Variationen als Botschaft mitgeteilt. Laut, leise, im Sitzen, im Liegen, auf der Bühne, im Zuschauerraum, als Monolog, als Dialog, als Chor. Ein gut gelauntes Publikum erträgt die Prozedur mit Geduld, mit Erheiterung. Bisweilen, wenn die Monotonie des Sprechens durch keine Verrenkungen aufgelockert wird, mit Verärgerung. Der Sprung über die Rampe, um so das Nichts nun endlich und wirklich zur selben Zeit auf der Bühne und im Zuschauerraum zu zelebrieren, soll im Finale als Beschimpfung vollzogen werden. Etwa 100 Schimpfwörter, darunter ihr Syphilitiker, ihr jüdischen Großkapitalisten, ihr Volksausgaben, ihr multiplen Sklerotiker, ihr potenziellen Unfalltoten, antike Kriegshelden waren einfallsreicher, werden im Beifall erstickt. Erfrischt wie nach einer Fastenpredigt klatscht das Publikum Zustimmung einem Clown, der zu Recht griesgrämig über den Erfolg auf der Bühne mit den ihm zugedachten Blumen Fußball spielt. Und zum Abschluss haben wir einige Verantwortliche der Theaterwoche ins Studio gebeten und uns mit ihnen über Verlauf und Erfolg dieser ersten Woche des modernen Theaters in Frankfurt unterhalten. Verehrte Hörer, heute geht die Woche des modernen Theaters, kühn Experimenta 1 genannt, zu Ende. Und wir haben uns hier im Studio eingefunden, um ein wenig zu sprechen über Erfolg, eventuell auch Misserfolg dieser Theaterwoche. Hier im Studio sind der Generalintendant der Städtischen Bühnen Frankfurt, Herr Buckwitz, der zugleich als Nachfolger von Erwin Piscator der neu gewählte Präsident der Akademie der Darstellenden Künste ist. Außerdem ist hier Herr Peter Iden, Sekretär der Akademie und einer ihrer Organisatoren. Und schließlich ist hier zu meiner Linken Herr Dr. Rühle, Theaterkritiker in Frankfurt. Kurz zur Rekapitulation. Herr Buchwitz, wer hatte diese Idee einer Woche des experimentellen Theaters und was ist die Absicht dieser Theaterwoche? Die Idee der experimentellen Woche geht wohl auf unseren verstorbenen Präsidenten Erwin Piscator zurück. Und wir hatten im Senat und im Präsidium der Akademie die Überzeugung, dass es die Aufgabe einer progressiven Akademie ist, das, was im Darstellungsstil als experimentell bezeichnet werden kann, auf das besonders hinzuweisen und unter Umständen eben in einer Zusammenfassung mal zu zeigen. Und so kamen wir auf die Idee, dass wir nicht nur auf deutsche Bühnen beschränkt, sondern auf der internationalen Ebene Bühnen einladen wollen, die etwas Besonderes oder eine Fortentwicklung des augenblicklich darstellerischen Stils aufweisen können. Und da war also die schwierige und große Aufgabe, für dieses Problem typische Bühnen auszuwählen. Und das ist also etwa in dem letzten halben Jahr geschehen. Und so kam es zu der Einladung jener 7 Bühnen, die innerhalb dieser Woche sich präsentiert haben. Herr Buchwitz, Sie haben im Zusammenhang mit der Einleitung von einem Experiment des Experiments gesprochen, worin diese Woche besteht. Und die speziellen Aufführungen, die dem Theater Wagners, dem noch nicht Theatergeschichte gewordenen Experiment verhaftet sind, waren vor allem 3 Aufführungen. Ich möchte zunächst auf den Abend kommen, der vielleicht am meisten provozierte, nämlich auf die Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. Und Sie fragen, sehen Sie in dieser Form eines doch sehr reduzierten Theaters einen neuen Weg für die Bühne? Also ich glaube, dass uns gerade mit der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke ein richtiger Haupttreffer in die Hand geraten ist, wenn ich mich etwas profan ausdrücken darf. Denn es sind wirklich völlig neue Momente des Theaters, die Peter Handke auf die Bühne bringt. Er braucht keine Illusionsbühne mehr, er braucht keine groß kostümierten Schauspieler mehr. Es stehen 3 junge Leute da, die einfach... Bitte? 4, entschuldigen Sie, ja, 4 junge Leute da, die immerhin zugegeben durch eine sehr fantasievolle Regie in einer Art Wortkonzert nun Gedanken an das Publikum übermitteln, die das Publikum wirklich erregen. Es ist durch eine Rhythmisierung, durch eine musikalische Fallhöhe, glaube ich, der verschiedenen Sätze eine so neuartige Wirkung erzielt, dass es nicht nur für mich, sondern ich möchte wirklich sagen, für naive Theaterfreunde ein großer, faszinierender Abend wurde. Herr Rühle, dieses Theater Peter Handkes, das absichtlich eine Reduktion in der Schauspielkunst im Sinne des Illusionstheaters vornimmt und sich in so einer Unmittelbarkeit an das Publikum wendet, dass es mit ihm eine Einheit des Dialogs bildet, würden Sie diese Form des Theaters auch begrüßen? Ja, das war natürlich ein Abend voll Lust und Spaß, wie wir ihn im Theater ja nur selten erleben. Aber Handke kommt uns mit einer Theorie, einer neuen Realität auf dem Theater. Und ich weiß nicht, inwieweit sich prinzipiell das, was er uns da vorführt, von einem Auftritt von einer Beatle-Gruppe unterscheidet. Herr Iden, in dieser Vorwurf, dass Handke im Grunde ein Kabarett bietet, in dem er einerseits programmatisch auf den Einsatz theatralischer Mittel verzichtet, dann aber doch mit allen Einfällen einer Regie dieses Theater wieder etabliert, würden Sie auch meinen, dass Handke mehr geboten hat als eine Beat-Vorstellung? Ich würde das glauben, denn immerhin braucht man auch für die genialste Regie eine Vorlage. Kein Regisseur kann nun das so ganz aus dem Nichts schöpfen und offenbar ist Herr Peymann doch, der das Stück inszeniert hat, sehr inspiriert worden durch den Text. Auf eine sehr sonderbare Weise, das gebe ich hinzu, denn in dem Text finden sich ja keine Anleitungen, die einem Regisseur die Arbeit erleichtern könnten. Der Text, wenn man ihn unmittelbar liest, vermittelt doch zunächst den Eindruck, dass hier das Schauspiel systematisch abgebaut wird. Wenn die Regie nun dieses Schauspiel wieder etabliert, ergibt es doch einen gewissen Widerspruch. Würden Sie nicht meinen, Herr Rühle? Natürlich. Die Aufgabe für die Regie ist ja die alte, nämlich Verlebendigung eines Textes. Es wird nur dem bisherigen schauspielerischen Vorgang etwas genommen. Die Schauspieler meinen nichts mehr, deuten nichts anderes mehr an, nicht etwas anderes Gemeintes mehr an. Mein Einwand vorhin bezog sich vor allen Dingen auf den Realitätswert der Darstellung, nicht gegen den Regiewert der Darstellung. Es war eine sehr gekonnte und spannende Aufführung. Und meint Herr Dr. Schulz ja wohl, dass gerade das Risiko des Textes ist und seine Gefährdung, je glanzvoller die Regie, umso mehr wird der Text gefährdet, der gerade das nicht will. Wird der Text verfälscht in eine Richtung, die er zumindest theoretisch nicht beansprucht. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, es ist ein experimenteller Abend, denn es lagen ja keine Erfahrungswerte vor, wie man einen solchen Text übersetzen kann. Und dass das dem Regisseur auf Anhieb so gelungen ist, das ist wirklich ein Gewinn der Experimente. Und liegt nicht ein gewisser Realitätswert auch schon darin, dass wirklich es gelungen ist, das Publikum zu provozieren, und zwar nicht in einer billigen Weise zu provozieren, sondern das Publikum sich wirklich angesprungen fühlte und reagierte. Und zwar nicht bloß reagierte mit frenetischem Beifall, sondern auch mit Zwischenrufen und derartigen Dingen, was heute sehr, sehr schwierig ist, da legitime Wege dazu zu finden. Ja, gerade die Absicht Hankes liegt ja darin, dieses Echo hervorzurufen, und ein Beifall würde ja gewissermaßen ein Misserfolg sein, wenn man seine Theorie zu Ende denkt. Also Provokation, wie Hanke sie fordert in seinem Theaterstück, lag aber ja wohl auch in der Absicht eines anderen Abends in der Experimenta, nämlich in der Vorführung von Barzon Brocks Dramatisierte Illustrierte. Könnten Sie etwas dazu sagen, Herr Rühle? Ja, das ist sicher der am meisten umstrittene Abend und auch wohl der problematischste. Hanke hat sich ja mit seinem Text doch immer noch an die bestehende Bühne gewendet und hat sich vor allen Dingen an das Theater als Theater gewandt. Was Brock gezeigt hat, bleibt vor dem Theater stehen oder will vor dem Theater stehen bleiben, aber er schleppt ein ganz neues Material auf die Bühne, was bisher noch in keinem Stück angeboten worden ist, nämlich das, was die Soziologen die sekundäre Welt nennen, das heißt die Gebrauchsgegenstände, die unser Leben bestimmen, die Warenwelt, die Konsumwelt, einschließlich der vom Konsum und von der Werbung her gesteuerten gestischen Sprache der Menschen, mit der wir uns alle ausstatten. Dieses Material sichtbar zu machen als Spielmaterial, das halte ich für den großen Gewinn dieses Abends, was man gegen die Struktur dieses Materials auch immer einwenden kann. Ich glaube, dieser Abend wird doch Folgen haben für künftige Schaustellungen. Herr Rühle, wenn Sie sagen, dass hier erstmals ein Konsummaterial auf die Bühne gebracht wurde und zu Spielmaterial wurde, so bleibt doch die Frage, in welchem Maße ist dieses Material für das Spiel realisiert worden? Das heißt, wie weit ist es verfremdet, karikiert, ironisiert worden? Herr Buchwitz, meinen Sie, dass hier eine solche Verfremdung stattgefunden hat? Also wenn ich Herrn Rühle folgen kann, dann müsste es eigentlich ein gelungener Abend geworden sein. Da es aber für meinen Begriff ein sehr langweiliger Abend gewesen ist, lag es meiner Meinung nach daran, dass eben keine Dramaturgie für diese Anhäufung von Material gefunden wurde und dadurch Leerlauf entstand, der plötzlich niemand mehr interessierte. Ich gebe zu, dass Ansätze neuer Möglichkeiten, neuer theatralischer Möglichkeiten da drin steckten, die aber noch gar nicht genutzt wurden. Das gebe ich Ihnen durchaus zu, aber Sie sagte ja, macht ja den Vorbehalt mit den Strukturmängeln in dem Stoff. Aber Sie haben Möglichkeiten gesehen, wie man diesen Stoff strukturieren kann, etwa in diesem wohl besten Einfall mit den Rugbyspielern, die plötzlich einen ganzen Platon-Text aus den Angeln heben. Ja. Herr Rühle, diese Verfremdung, ist sie wirklich durchgeführt worden, wenn, ähnlich wie in den Illustrierten, sehr appetitliche Mädchen dort aufgestellt werden und fast mit denselben Effekten eine Theaterwirkung erzielt wird, wie sie uns sonst nur eigentlich aus den Illustrierten beim Friseur vergönnt ist. Herr Iden, was meinen Sie zu diesem Abend? Ich meine, diese Mädchen sind ein Zitat Wirklichkeit, wie Zitat aus der Wirklichkeit, wie viele der anderen Dinge, die Herr Brock gezeigt hat, auch. Ich weiß nicht, warum man nun gerade an diesen Mädchen sich stoßen sollte. Das gehört doch zu dieser Welt. Ist überhaupt die Frage, ob der Begriff Verfremdung auf diese Darbietung zutrifft. Denn es ist gar kein verfremdendes Element drin gewesen, sondern eines der Kumulation, der Häufung, der Schaustellung dessen, was heute unser Bewusstsein bestimmt. Ich glaube, dass Herr Brock ganz fern davon ist, auch dieses Material verfremden zu wollen. Das ja, will er es denn nur steigern, will er es nur in einer noch die Illustrierten übersteigernden Form präsentieren, um es nun für das Theater in irgendeiner Form brauchbar zu machen? Nein, ich glaube, er will es nur auf dem Theater präsentieren, darstellen, um es durchschaubar zu machen und mit ihm gesagt ein Leben, ein leichteres Leben in dieser Welt zu ermöglichen. Es hat, wissen Sie, sehr mit Theater eigentlich nichts zu tun. Die Dinge bleiben sehr weit vor dem Theater stehen. Dann bin ich Ihnen sehr dankbar. Sie sind auch nicht verwertet. Aber da sind wir einig. Es ist Material, ist Bewusstsein gehoben als Spielmaterial. Ist es dann schon Theater? Und wenn es nicht Theater ist, wenn Sie sagen, wenn es vor dem Theater ist, bleibt doch die Frage, warum es dann im Theater gespielt wird. Das Theater hat zufällig die Plattform dafür gegeben. Sie hätten es ist auf dem Markt stattfinden können. Auf dem Markt genauso stattfinden können. Aber es ist Material für künftige Theaterspiele. Ja, aber dann würde ich doch sagen, wenn Sie sagen, es kann auf dem Markt genauso gespielt werden, dass es dann wirklich keine Differenz zur Illustrierten gibt, denn die Illustrierte kann auch auf dem Markt gelesen werden. Das intendiert auch Brock, indem er sagt, die Illustrierte ist heute der freieste Platz, in der sich unsere produzierte Welt darstellt, und zwar ohne Wertgliederung darstellt. Und das hat er zeigen wollen. Und er will diese Wertgliederung, die fehlende Wertgliederung, nicht nachholen in seinem Theater. Nicht. Ist also gar nicht an eine kritische Darstellung des Materials gedacht. Obwohl sich, das konnte er nicht verhindern, da fangen die Probleme an, kritische Aspekte in der Darstellung des Materials sofort eingeschlichen haben. Ja, das war eigentlich das, was ich als Ansatz zum Theater vermutet habe. Ja. Aber ich stimme mit Ihnen gern überein, in Barts von Brocks Show eine Form zu sehen, in die Welt zu repräsentieren, ohne nun einen Rückhalt im Theater zu finden. Darf ich jetzt Sie, Herr Iden, fragen, eine weitere Form, sich in unmittelbarer Auseinandersetzung mit dem Publikum zu verständigen, war Otto Pienes Lichtauktion oder New York ist dunkel. Das heißt, es wurde versucht, das Publikum zum Mitspiel anzuregen, dann aber, als das Publikum sich beteiligte, wurde es wieder quasi ausgeladen. Wie haben Sie diese Enttäuschung des Publikums empfunden? Auch dieser Abend mit Otto Piene ist noch kein Theater, ist noch vor dem Theater gewesen. Das hat er mit Brock gemeinsam. Nur finde ich auch, dass diese Abende zunächst einmal primär ein Vorwurf für das Theater sein sollten, eine Anregung für das Theater. Das Theater muss diese Dinge hineinnehmen und muss sich damit auseinandersetzen. Wir haben das dem Theater hingestellt. Die Fehler am Brockabend gleichen ja sehr, wenn Sie so wollen, den Fehlern am Pienerabend. Mangelnde dramaturgische Struktur, mangelnde Gliederung, der Schauspielteil bei Herrn Piene, das, was also nach der Lichtauktion, die man von ihm als bildendem Künstler kennt, kam, reichte nicht aus, hing durch, brach auseinander. Herr so Iden, auch das Mitspiel mit dem Publikum, zwischen Bühne und Publikum. Herr Iden, wir würden uns also einig sein, dass hier an das Theater gewisse Materialwerte herangetragen worden sind, die das Theater verwenden kann. Es muss es nicht, es kann diese Chance nutzen. Besteht jetzt die Möglichkeit, dass eine Wiederholung der Experimenta in Form einer Experimenta 2 auf diese angedeuteten Möglichkeiten eingeht? Das heißt, dass vielleicht in einem Jahr schon sich wieder eine Woche des modernen Theaters in Frankfurt ereignen würde und diesen aufgezeichneten Möglichkeiten nachgeht. Meinen Sie, Herr Buchwitz, dass so etwas denkbar ist? Also ich glaube, dass diese Experimenta 1 ihren Sinn entstellen würde, wenn sie nicht die Absicht hätte, die nun hier zutage getretenen Erkenntnisse zu verarbeiten und dann die Frage zu stellen, sind die wertvoll und wichtig genug gewesen, um eine Experimenta 2 in einem Jahr etwa folgen zu lassen? Das ist unsere Hoffnung, aber es wird jetzt zunächst mal abgewartet werden müssen, wie innerhalb der Akademie, der Mitglieder der Akademie und des Senats diese Ergebnisse der ersten Experimenta nun beurteilt werden und ob man den Willen hat, sie aufgrund einer positiven Beurteilung dann zu wiederholen. Ich darf wohl hier sagen, dass generell diese Woche des modernen Theaters als ein Erfolg zu buchen ist, nicht zuletzt als ein Erfolg der Programmkonzeption, denn hier wurden doch Akzente sehr sorgfältig gesetzt, einleitend auf die beiden Abende Beckett und Brecht, dann auf gewisse Gastspiele aus Prag und aus London und dann das eigentliche Zentrum des noch heute in der Diskussion stehenden Experiments der drei Aufführungen, über die wir gesprochen haben. Würden Sie nun meinen, Herr Rühle, dass der Erfolg dieser Woche doch auch beträchtlich gewesen ist? Ja, wenn ich mich im Einzelnen frage, worin er besteht, so kann ich nur sagen, darin, dass er ein ganz großes Spannungsfeld sichtbar gemacht hat, indem er durch den Kontrast Brecht-Beckett ganz deutlich hingestellt hat, wo heute Experiment ansetzen muss. Dass also alles das, was sich auf der Zeitbasis Brecht-Beckett bewegt, bereits gar nicht mehr in unsere experimentelle Definition hineinfallen kann. Experimentieren wird wahrscheinlich nötig sein auf diesem Feld, was sich hier aufgetan hat, auf den Impulsen, die von diesen bildenden Künstlern, die sich alle ins Szenische umschlagen, ganz merkwürdigerweise, davon werden Impulse kommen. Und ich glaube, das war das Anregende, das bis jetzt erworbene experimentelle Theater gegen diesen neuen Ansturm einmal zu formulieren. Und zu resümieren und damit gleichzeitig eine Basis zu schaffen, wie es auch diesmal war, mit neuen Stücken, die bis heute noch nicht geschrieben sind, einen Sprung in eine Zukunft zu tun, um in einem Jahr wieder sagen zu können, Experiment des Experiments, Wagnis des modernen Theaters. Heiner Kipphardt in der Diskussion um das Theaterfestival Experimenta 1. Sie hörten die Sendung Kultur und Kritik aus dem Juni 1966. Es ging weiter mit den Experimenten und dem Wagnis des modernen Theaters. Ein Jahr später die Experimenta 1967. Auf den Erfolg der Experimenta 1 folgte in ehrgeizigem Jahresabstand bereits jetzt die Experimenta 2. Eine weitere Woche des zukunftsfreudigen Theaters in Frankfurt. Seit Freitag vergangener Woche läuft ein internationales Programm ab. 8 Theaterensembles, davon 4 ausländische Gastspiele, 2 bundesdeutsche Inszenierungen und 2 Aufführungen, die von den Frankfurter Bühnen selbst herausgebracht wurden, nämlich die Uraufführung des Stückes Frau L. von Hans-Günter Michelsen im Kammerspiel der Städtischen Bühnen und die deutsche Erstaufführung von Angelicos Meine Mutter macht Mist mit mir im Theater am Turm. Doch die Experimenta 2 begann, wie im vergangenen Jahr, als das Ostberliner Schiffbauer Dammtheater unter Helene Weigel mit Brechts Messingkauf gastierte, mit einem Stück, das dem Experiment bereits entrückt ist, mit dem lusitanischen Popanz von Peter Weiß. Das Stockholmer Scala Theater zeigte die schwedische Uraufführungsinszenierung von Etienne Glaser, dessen wirbelnde Wirkungen die Musik von Bengt Arne Wallin hilfreich bis zur rhythmischen Ordnung unterstützte. Unser schwedischer Korrespondent Michael Salzer hat anlässlich der Uraufführung ausführlich auf das politische Engagement des Peter Weiß sowie auf die szenisch vielfältige Verwandlung des handlungsarmen Pamphlets hingewiesen, und auch wir haben bereits am vergangenen Sonntag aktuell in unserer Sendung Kultur und Kritik die Aufnahme des viel diskutierten Stückes in Frankfurt geschildert. Heute hören Sie einen Szenenausschnitt. Ich sehe Nach der Eröffnung der Experimenta 2 mit dem lusitanischen Popanz von Peter Weiß, woraus Sie soeben eine Szene hörten, gastierte an zwei Abenden das La Mama Theater aus New York, eine junge, bühnenbegeisterte und beatbesessene Truppe des Off-Off-Broadway, jener zweiten Welle des künstlerischen Widerstandes gegen das Broadway-Theater. Vier junge Autoren präsentierten unter der Leitung von Alan Stewart gestenreiche Stücke einer Gammler-Gesinnung, die bisher nur zaghaft vom Theater geformte Ablehnung der amerikanischen Gesellschaft durch ihre Außenseiter. Rochel Owens' Fatz ist ein Protest bis zur obszönen Dreistigkeit. Times Square von Leonard Melfi, ein heimlichen Sehnsüchten ironisch nachgezeichneter Traum vom American Way of Life mit Mr. Fascination und Miss Marigold. The Hessian Corporal von Paul Foster, die radikale Abwertung von Thomas Paine, des Autors der Menschenrechte als eines Trinkers. Und Melodrama von Sam Shepard erscheint als die ironische Selbstkritik der Beat-Generation, deren Idole im Erfolg und Stil ihrer Songs wie in Gefängnissen eingeschlossen sind und jeden Befreiungsversuch mit Folterung bezahlen. Nach dem Gastspiel aus New York wurde ein weiteres Stück aus dem englischen Sprachraum gezeigt, diesmal nicht in englischer Sprache, sondern als deutschsprachige Erstaufführung. Meine Mutter macht Mist mit mir, der englischen Dramatikerin Anne Jellicoe. Wieder war eine Gammler-Ideologie inszeniert, die Bandenstory um die rotmähnige Greta, die als Führerin der Gang zugleich Verführerin der männlichen Mitglieder ist. Klaus Peimann, der Regisseur von Handkes Publikumsbeschimpfung im vergangenen Jahr auf der Experimenta 1, gab wieder den Bewegungen rhythmische Akutaresse und den Worten das bekannte chorische Strammstehen. Hören Sie aus dieser Aufführung, die auch bereits ausführlich in Kultur und Kritik besprochen wurde, einen Szenenausschnitt. Wenn die Starken den Schwachen nicht helfen, wo wird das hinführen? Zurück zum Chaos. Noch vom Standpunkt der bloßen Selbsterhaltung aus, musst du dir sagen, wenn du stark bist, musst du den Schwachen helfen. Du musst dich zum Beispiel um die alten Leute kümmern. Eines Tages bist du selbst alt und schwach und dann wird das gleiche moralische Gesetz, nach dem du gelebt hast, dich beschützen. Tut mir leid, kann ich dir helfen, kann ich was für dich tun? Ich hole jemanden, einen Arzt, ich werde schon einen Arzt finden. Du gehörst ins Krankenhaus, ich bring dich hin. Nein, lass mich zufrieden. Na komm, red weiter. Red einfach weiter. Es gibt einen weit moralischeren Grund, warum du Cohen beschützen solltest. Warum die Starken die Schwachen beschützen müssen. Anders zu handeln ist eines Menschen unwürdig, verstehst du das nicht? Jedes Mal, wenn jemand etwas Grausames oder Unmoralisches tut, und ich meine nicht Moral in Bezug auf Sex, sondern im weitesten Sinne, moralisches Verhalten als der Versuch, nach dem Prinzip von Wahrheit und Liebe zu handeln. Und jedes Mal, wenn jemand etwas Grausames oder Unmoralisches tut, verrät er die Menschheit. Ich bin kein gläubiger Mensch, zumindest kein Christ, kein Kirchgänger, aber so denke ich. Ich weiß auch keinen Grund, warum wir Menschen auf der Welt sind. Aber wo wir schon einmal hier sind, wir Menschen, müssen wir versuchen, besser zu werden und immer besser. Und helfen, dass Wahrheit, Ordnung und Liebe wachsen. Es ist so leicht, ins Chaos zu schlittern. Verstehst du das nicht? Du bist intelligent und stark. Du verstehst das doch, ja? Was hast du gesagt? Sieh mal, sei nicht böse. Aber ich glaube, ich zorne mal los. Das ist ja alles hochinteressant und vielen Dank. Ich will, dass du mir zuhörst. Bleib hier! Hast du mich genau verstanden? Versteck mich im Dreck! Das ist pervers. Hier ist das Leben gleichgültig, du achtest es nicht. Liebe und Freundschaft sind dir gleichgültig. Das ist ekelhaft. Das Leben in Dreck ziehen und drauf rumtrampeln. Ehrfurcht vor dem Leben, was du zerstörst, das lässt sich niemals ersetzen. Das ist ekelhaft, durch und durch pervers. Oh, Freund, das bedrückt mich sehr. Was dich tut, ist mir egal, das ist mir scheißegal, du hörst jetzt zu. Irgendjemand muss es dir in deinen dicken Schädel rammen. Soll ich zum Aufhalten, ich hau ab? Suchst du nicht? Bleib hier! Harter Bursch! Ja! Vielleicht denkst du mal daran, dass du eine schwangere Frau rumstößt! Schwangere Frau? Schwanger? Du und schwanger? Du verdienst es nicht, ein Kind zu haben. Was soll aus dem Kind werden? Was soll das für ein Leben werden? Hart! Du bist zum Kotzen. Du machst die Leute kaputt, du frisst sie. Ein Junge, dein Freund, vertraut dir und du stößt ihn einfach weg. Hau ab, ich hab dich satt! Perverses Weib, ordinäres Stück, Mannweib, grausam, verkommen, Frigide! Frigide? Ja, Frigide! Moral, keine Liebe. Nie geben, immer nur nehmen. Du frisst die Männer, du frisst sie, aber mich verschlingst du nicht. Du und deinesgleichen. In allen bisher erwähnten Aufführungen fehlte nicht der musikalische Rhythmus als Handlungsstütze. An einem Abend, als Maurizio Kagel sein musikalisches Theater vorführte, wurde die Musik sogar zum vorherrschenden Theatergeschehen, ganz in der programmatischen Absicht der Veranstalter, in diesem Jahr die Musik auf ihre möglicherweise tragende Funktion im Schauspieltheater zu überprüfen, nachdem im vergangenen Jahr mit Otto Pienes Lichtauktion und Barzon Brocks dramatisierter Illustrierten die bildende Kunst eine neuartige Einheit mit dem Theater eingegangen war. Vorgestern kam schließlich als hauseigene Produktion der Frankfurter Städtischen Bühnen Hans-Günter Michelsens neuestes Stück »Frau L« heraus, die sehr traurige Geschichte einer alternden Dame, deren private Probleme der Wechseljahre als abendländischer Weltschmerz missverstanden werden sollen. Unter der Regie des Autors spielten Ingeborg Lapsin als Frau L., Ursula Dierichs als junge Frau und Jürgen Hilken als begehrter Landstreicher. Gestern Abend gab es eine Programmdublette. Im Theater am Turm gastierte das zeitgenössische Theater aus Belgrad mit dem zeitlosen Folklorestück »Die todbringende Motoristik« von Alexander Popowitz, während im Kammerspiel Fernando Arrabals von Jérôme Savary inszeniertes Stück »Labyrinth« gespielt wurde, mit dem das Grand Théâtre Panique aus Paris gastierte und über das Georges Locker anlässlich der Pariser Uraufführung bereits ausführlich berichtete. Heute Abend, zur Stunde, geht die Experimenta 2 mit einem Gastspiel des Tübinger Zimmertheaters zu Ende. Dieses Ensemble zeigt Narr und Nonne von Witkiewicz. Darauf kommen wir noch am Sonntag in Kultur und Kritik um 19.40 Uhr im zweiten Programm zurück. Heute Abend aber wollen wir die Gelegenheit zum Rückblick, zum Rechenschaftsbericht nutzen. Ist die Experimenta 1 im Erfolg ihrer so verheißungsvollen Vorgängerin gleichgekommen? Haben sich neue Wege dem vom Subventionsschwund bedrohten bundesrepublikanischen Theater eröffnet? Und was ist wert, als Anregung über ein Jahr bis zu einer möglichen Experimenta 3 gerettet zu werden? Darüber sprechen nun Harry Buckwitz, der Frankfurter Generalintendant der Städtischen Bühnen, der zugleich Präsident der veranstaltenden Akademie der Darstellenden Künste ist, der Sekretär und Beauftragte der Akademie Peter Iden, der für das Programm und seine organisatorische Durchführung entscheidend mitverantwortlich ist, sowie die Theaterkritiker Rolf Michaelis und Uwe Schulz, der auch das Gespräch leitet. Zunächst, Herr Iden, was kostet die Experimenta 2 und wer trägt die Kosten? Ist sie ein finanzielles Experiment? Die Experimenta hat ein Gesamtvolumen von etwa 250.000. Das wird getragen von unseren Förderern und vom Hessischen Rundfunk, der dafür dann berechtigt wird von der Akademie, die einzelnen Aufführungen der Experimenta aufzuzeichnen. Im Wesentlichen ist die Unterstützung also privat. Es sind weniger als 1% Steuermittel beteiligt. Wir müssen diesen Förderern der Experimenta danken, dass sie das nach dem Experiment 1 im vorigen Jahr noch einmal wiederholt haben. Die öffentliche Hand also, besonders die Stadt Frankfurt, hat nicht mehr als 1% Subventionen, wie ich höre, auch indirekte Subventionen gezahlt. Ist das richtig? Ja. Worin bestand diese 1% in Subventionen? Man muss für das Kammerspiel der städtischen Bühnen, und zwar muss das jeder, der dort eine Veranstaltung machen will und diesen Raum mieten will, 872 Mark Miete bezahlen pro Abend. Wir haben von der Stadt Frankfurt freundlicherweise diesen Preis auf 300 Mark reduziert bekommen. Das heißt also, um 572 Mark wurden uns die Mietkosten pro Abend reduziert. Das macht insgesamt 2888 Mark aus für die 4 Abende und das ist dann weniger als 1%. Nun aber zum Theater selbst. Herr Buckwitz, im vergangenen Jahr haben Sie als besonders beachtenswertes Ereignis der Experimenta 1 auf Peter Handkes Publikumsbeschimpfung hingewiesen. Die Aufführung und weitere Stücke dieses Autors fanden geteiltes Echo, sind aber ehrgeiziges Experiment in der besten Bedeutung einer lebhaften Diskussion. Haben Sie in diesem Jahr ein ähnliches Wagnis, das neue Wege öffnen könnte, beobachtet? Ich glaube, dass die Publikumsbeschimpfung von Handke ein wirklich echtes Experiment innerhalb der Experimenta 1 gewesen ist Und meine Prognose, dass das weitertragen wird, war insofern richtig, als eine Reihe von Bühnen es übernommen hat und ein sehr starkes internationales Echo auf diese Aufführung hin zu verzeichnen ist. Wenn wir auch die Experimenter jetzt noch nicht in ihrem ganzen Umfang, die Experimenter 2, übersehen, so glaube ich doch, dass ein derartig überzeugendes Beispiel in dieser Experimenter nicht vorhanden war. Für meinen Begriff sind die Schweden, die aus Stockholm mit dem Skala-Theater kamen und den Gesang vom lusitanischen Popanz brachten, bisher die interessanteste, zumindest Interpretation der Experimenter 2 gewesen, wobei ich selbst den Araball, der gestern Abend stattfand, noch nicht gesehen habe und mir erst am Samstag davon ein Bild machen kann, ob auch er in diese Reihe der echten experimentellen Stücke zu zählen ist. Herr Michaelis, Sie haben die Aufführung gestern Abend gesehen, Araballs Labyrinth, das vor einigen Monaten in Paris herauskam und auch hier, wie ich höre, Beifall fand. Ja, ich glaube auch, dass Araball am Schluss dieser Experimentierwoche einen Weg gezeigt hat, wie das Theater zu neuen Möglichkeiten kommen kann. Sonst ist auch für mich eigentlich nur die Aufführung des Scala-Theaters mit Peter Weiß, Gesang vom lusitanischen Popanz, etwas gewesen, wo ich glaube, das ist Experimentiertheater. Vielleicht sollten wir aber sagen, dass diese Woche diesmal ganz unter politischem Schatten stand. Als Zuschauer wollte man diesmal, wenn man an Nahost dachte und auch an das, was in Berlin geschehen ist, etwas sehen und als Kritiker etwas zu beißen haben. Und deshalb, finde ich, gab es manche Aufführungen, die für mich auf eine Experimentierwoche nicht gehören. Michelsens neues Stück zum Beispiel oder auch das La Mama Theater aus New York. Sie würden also den Versuch, das La Mama Theater hier erstmals nach Europa zu bringen und damit ein gestisches, sehr aggressives Theater vorzuführen, als deplatziert für die Experimenter 2 empfinden. Ja. Würden Sie die Ansicht teilen, Herr Buckwitz? Ich glaube, man sollte nicht so schnell von deplatziert sprechen. Zunächst mal ist es für die Akademie äußerst schwierig, überhaupt eine Auswahl zwischen dem zu treffen, was sich anbietet für eine Experimenter. Es ist zunächst mal eine Bestandsaufnahme von der Akademie vorzunehmen und man muss sich dabei auf viele Urteile befreundeter oder befreundeter Leute oder von Experten auch auf Kritiken verlassen. Und es ist uns nicht möglich, zum Beispiel immer ins Ausland, zum Beispiel nach Amerika zu fahren, um so ein Stück zu kontrollieren auf seine Stichhaltigkeit von Experimenter 2 hin. Ich glaube nur, es ist auch gar nicht die Aufgabe der Akademie, immer Treffer vorzuzeigen, sondern auch durch Nieten kann man eigentlich zeigen, in welche Sackgasse sich unter Umständen die dramatische Kunst oder die darstellende Kunst begeben kann, was meiner Meinung nach auch schon recht wichtig ist, aufgezeigt zu werden. Und wenn ich also gegenüber dem La Mama Theater auch große Vorbehalte habe, so ist es eigentlich stärker von dem Interpretatorischen als von dem Thematischen her. Ich finde es einfach zu, ich möchte beinahe sagen, zu amateurhaft, zu wenig geformt. Es ist einfach nicht umgesetzt in Künstlerisches, sondern es ist ein, ich möchte beinahe sagen, ein Notschreitheater. Wenn ich sexuelles Notstandstheater, möchte ich es beinahe nennen. Und das müsste doch zumindest in der Art wie das Living Theater von der Littlewood oder vielleicht auch, wenn wir uns daran erinnern, an die großartige Aufführung von der West Side Story in Amerika, nach dieser Perfektion hin müsste so etwas geformt sein, damit es überhaupt diskutabel ist und unter Umständen neue Wege für unsere darstellende Kunst aufweist, was letzten Endes ja der Sinn der Experimenter 2 ist. Sie will ja Hinweise geben, wo steht das heutige Theater und wo könnte das Theater von morgen angesiedelt werden. Zum Publikum der Experimenter 2 möchte ich bemerken, dass mir aufgefallen ist, in welchem Ausmaß hier eine nachrückende Generation erschienen ist, gewissermaßen eine Beat-Generation, die auch auf der Bühne ihre Beat-Probleme dargestellt sehen wollte. In diesem Sinne habe ich das Gastspiel des La Mama Theaters verstanden, aber auch die etwas verspätet nach Deutschland gekommene deutsche Erstaufführung von Angelicos »Meine Mutter macht Mist mit mir«. Herr Michaelis, Sie haben diese Aufführung gesehen. Würden Sie meinen, dass hier einer Generation ihre Probleme vorgespielt wurden? Ja, wobei ich sagen würde, es ist seltsam, dass sowohl Araballs Stück als auch das von Angelico vor 10 Jahren geschrieben worden sind. Und manchmal erscheint mir, dass die Experimenta um einige Jahre zu spät kommt, als ob das experimentelle Theater gerade dabei sei, auszulaufen. Nun muss man sagen, immer wird experimentiert. Und auch Michelsen experimentiert, indem er schreibt. Aber ob ein junges Publikum wirklich angesprochen wird von Angelico, weiß ich nicht. Von der Inszenierung von Peimann ganz sicher. Wir haben ja gesagt, dass wir mit dieser Woche, genau wie im vorigen Jahr, zur Formulierung des Begriffs experimentelles Theater beitragen wollen. Wir haben kein Rezept, ich glaube, das kann man sagen, für das, was experimentelles Theater auch immer sei. Wir wissen, dieser Begriff ist schick und er ist gefährdet, das ist uns bekannt. Wir können aber bei der Zusammenstellung einer solchen Woche immer nur auf Vorhandenes rekurrieren. Wir können nur zeigen, was da ist. Und wenn man dann sagt, die Amerikaner gehören vielleicht nicht auf die Experimenta, dann muss ich sagen, ist das La Mama Theater in Amerika eine sehr renommierte Bühne, gilt als sehr fortschrittlich, ist fast eine Legende schon und wir führen das hier vor. Wenn das dann so ist, dann kann man nur sagen, bitte, so sieht das neueste amerikanische Theater aus. Wertfrei stellen wir das dann vor. Würde das bedeuten, dass die Experimenta sich hinentwickeln könnten auf ein Theater der Nationen und dass man sogar bereit wäre, die Experimenta fortzusetzen, wenn ein Ergebnis der Experimenta wäre, dass kein Experiment im In- und Ausland zu registrieren ist? Ja, da möchte ich heftig widersprechen. Ich glaube, die Experimenta sollte als Experimenta erhalten bleiben und nicht etwa ein Festival der Theater der Nationen werden. Dafür gibt es genug andere Dinge. Das würde auch also einen Riesenaufwand erfordern. Da wäre auch die Auswahl nicht etwa leichter, sondern ich glaube, sie wäre bloß konventioneller. Ich glaube, man sollte den Mut haben, die Experimenta nicht zu installieren und zu sagen, jedes Jahr muss die passieren, sondern man sollte zumindest, wenn man sie im Juni beibehalten will, bis zum Oktober, November warten, ergibt sich innerhalb des europäischen oder des Welttheaters etwas, was es rechtfertigt, eine neue Experimenta zu veranstalten. Und stellt die Akademie das fest, dann sollte sie die nächste Experimenta vorbereiten. Sie versteht sich also selbst als Experiment. Richtig, ja. Es diskutierten Harry Buckwitz, Peter Iden und Rolf Michaelis. Das Gespräch leitete Uwe Schulz. Sie hörten die Sendung Kultur und Kritik zum Theaterfestival Experimenta aus den Jahren 1966 und 1967. Ein Stück Frankfurter Theatergeschichte heute in den Archivschätzen. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.